Hadith Nummer 9. Abu Huraira berichtete, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Der Glaube, Al-Iman, besteht aus mehr als 60 Teilen, und die Schamhaftigkeit ist ein Teil des Glaubens.